From Mercy, the question was about death and grave. She asks of the different. And the Lord wants us to know the different. Der Herr möchte, dass wir den Unterschied kennen. He said, death and grave mean to be dead and continue to be dead. Tod und Grab bedeutet tot zu sein und tot zu bleiben. Amen. It has both spiritual and physical parts. Es hat einen geistlichen und einen physischen Teil. But now we will only go to just a little part of it. Amen. Aber heute gehen wir nur in einen gewissen Teil dieser Definition. Let us go to 1 Corinthians 15. 1. Korinther 15. 1 Corinthians 15. 1. Korinther 15. Amen. Amen. Because when death kills, and when der Tod tötet, he makes sure that that person cannot come out of the grave. Er sorgt dafür, dass die Person nicht mehr aus dem Grab hervorsteigen kann. It's only Christ alone that he could not keep in the grave. Nur Christus konnte er nicht im Grab behalten. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In 1 Corinthians 15, 1. Korinther 15, from verse 54 to the end, bis zum Ende. It says, so when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Praise the Lord. Hallelujah. Death is swallowed up in victory. Der Tod ist verschlungen, Sieg. Amen. Amen. Mm. It means the end of death. Das heißt, das Ende des, vom Tod. Amen. Amen. In verse 55, it said, oh death, where is your sting? It means, where is your power? In 55 lesen wir, Tod, wo ist dein Stachel? Das heißt, Tod, wo ist deine Kraft? And then, oh grave, where is your victory? Totenreich, wo ist dein Sieg? Praise the Lord. Hallelujah. No, this will help you to know there's a difference between death and grave. Das zeigt uns, dass es einen Unterschied gibt zwischen Tod und Grab. Are you getting it? Mm-hmm. Amen. Oh death, where is your sting? Tod, wo ist dein Stachel? Oh grave, where is your victory? Totenreich, wo ist dein Sieg? Amen. Amen. In verse 56, 56, the sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Praise the Lord. Halleluja. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. I hope you understand where we just read. Death and grave are one. Tod und Grab sind eins. Amen. Amen. But death is in charge of the grave. Aber der Tod kontrolliert sozusagen das Grab. Amen. Because without death, the grave is powerless. There's nothing. The grave is empty. Ist das Grab kraftlos? Das Grab ist leer. Is somebody getting it? Amen. Grave is death property. Das Grab ist sozusagen der Besitz des Todes. Where he makes sure he keep those he killed. Wo er sicher geht, dass er die dort bewahrt, die er tötet. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, death always makes use of the grave all the time. Der Tod nutzt das Grab immer wieder. All the time he kills. Denn er tötet ständig. Praise the Lord. Halleluja. Except in Jesus' case. Nur in dem Fall von Jesus Christus. Praise the Lord. War machtlos. Amen. Amen. Death failed. Da hat der Tod versagt. Amen. Because without death, grave is empty. Denn ohne den Tod ist das Grab leer. Is somebody getting it? Without death, grave is empty. Ohne Tod ist das Grab leer. Amen. Amen. In Vers 55 of 1 Corinthians 15. In 55. Amen. Amen. He said, O death, where is your sting? O grave, where is your victory? Wo ist dein Stachel? Wo ist dein Sieg? Amen. Amen. Because without death, the grave is empty. Denn ohne das, den Tod ist das Grab leer. If death cannot kill somebody, then grave is useless. Wenn der Tod jemanden nicht töten kann, ist das Grab nutzlos. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Death and grave is like sin and death. Tod und Grab ist so wie Tod und Sünde. Amen. Mm. It's like sin and death. Wie Sünde und Tod. Just like without death, no grave. Genauso wie ohne Tod kein Grab. So also without sin, no death. Ohne Sünde kein Tod. I hope you understand. Amen. Amen. So also without law, no sin. Genauso ohne Gesetz gibt es auch keine Sünde, gibt es kein Vergehen. I hope somebody is getting it. You can see the connection. Ihr seht die Verbindung. They are all connected. Alles ist verbunden. Praise the Lord. Hallelujah. In Vers 56 of 1 Corinthians 15. In Vers 56. He said, the sting of death is sin. Amen. Amen. And the strength of sin is the law. The power of sin. Die Kraft des Todes is the law. Ist das Gesetz. It means without law, without the law, there is no sin. Heißt, ohne das Gesetz gibt es keine Sünde. You can see how dangerous the law is. Ihr seht, wie gefährlich das Gesetz ist. That's why the grace of Christ is so wonderful. Deswegen ist die Gnade von Jesus Christus so wundervoll. Somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. When something becomes law, wenn etwas zum Gesetz wird, it becomes bondage. Wird es zur Gefangenschaft. That very thing becomes dangerous. Diese Sache wird gefährlich. Again, the power of death is sin. Die Kraft des Todes ist die Sünde. And it means without sin, das heißt ohne Sünde, death is powerless. Ist der Tod kraftlos. I hope you are getting it. Mm. Amen. Mm. Sin needs, death needs sin. Der Tod braucht to be Sünde, able to come alive. Um lebendig zu sein. Are you getting it? Death is death without sin. Der Tod ist tot ohne Sünde. It needs sin to live. Es braucht die Sünde, um lebendig zu sein. It needs sin to function. Es braucht die Sünde, um zu funktionieren. Praise the Lord. Halleluja. So also is the connection between grave and death. So ist auch die Verbindung zwischen Grab und Tod. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Hallelujah. Again, sin also has its own power. Die Sünde hat auch ihre eigene Kraft. Where he can get his power from. Wo er seine Kraft schöpft. Amen. He gets his power from law. Die Sünde schöpft ihre Kraft aus seinem Gesetz. Law makes sins to be powerful. Das Gesetz macht die Sünde kraftvoll. Without law, sin is powerless. Ohne das Gesetz ist die Sünde kraftlos. It means without law, there is no sin. Das heißt, ohne Gesetz gibt es auch keine Sünde. I hope you are getting it. Mm. Amen. Only one law in the Garden of Eden. Es gab nur ein Gesetz im Garten Eden. That will help you to know how dangerous law is. Es zeigt uns, wie gefährlich das Gesetz ist. 99, they were grace. 99 Mal war Gnade da. One, that is to know, 99 plus 1 is 100. Amen. Let us say there were 100 things in the garden. Wenn es zum Beispiel 100 Dinge im Garten gab. All the others, 99, they were grace. 99 Dinge waren Gnade. But only one, there was law. Aber bei einer Sache wurde das Gesetz angewandt. That it brought down man. Es hat den Menschen zu Fall gebracht. Can see how dangerous law is. Es zeigt, wie gefährlich das Gesetz ist. Praise the Lord. Halleluja. And that's why, please, let us remain under the grace of Christ Jesus. Lass uns bitte unter der Gnade von Christus Jesus bleiben. Amen. Amen. Love involves everything. Das Gesetz involviert alles. Amen. It involves everything es in one's life. Involviert alles in unserem Leben. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Let me leave it. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, if just one law could be or could be so dangerous, wenn nur ein Gesetz so gefährlich sein konnte, amen. How much more so many laws? Wie gefährlicher the sind laws dann of Moses. Mehrere Gesetze, wie beispielsweise die Gesetze von Mose. Somebody getting it. Can see why there is bondages everywhere. Und seht, weshalb es Gefangenschaft überall gibt. Amen. Even in so-called churches, auch sogenannten Gemeinden, they need deliverance from the law. Sie brauchen die Befreiung von dem Gesetz. Amen. Jesus said he came to fulfill it. Jesus sagt, er ist gekommen, um es zu erfüllen. Because no one can fulfill the law. Denn niemand kann das Gesetz erfüllen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Again, the law came through Moses. Das Gesetz kam durch Mose. If you go to John 1, let's go to John 1. Lesen Johannes 1. Verse 17. Johannes 1, 17. But the law was given by Moses. The grace and truth came by Jesus Christ. Amen. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. We thank the Lord Jesus for his grace and truth. Wir danken dem Herrn Jesus für seine Gnade und Wahrheit. Just like also 1 Corinthians 15 verse 57 also said. Genauso wie 1. Korinther 15. Let's go there please. 1 Corinthians. He said the same thing. Thank the Lord Jesus. 1 Corinthians 15, verse 57. 57. Are we there, please? He said, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. We thank the Lord Jesus who came to save us. Wir danken dem Herrn Jesus, der gekommen ist, um uns zu retten. And brought us to himself. Und der uns zu sich selbst gebracht hat. Remember 2 Corinthians 5, verse 18. Erinnert euch an 1. Korinther 5. Look at it. 2 Corinthians 5. 2. Korinther 5. Verse 18. 18. He said, and all things are of God, who has reconciled us to himself by Jesus Christ, and has given to us the ministry of reconciliation. Amen. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Colossians 1, verse 19 and 20 also said the same thing. In Kolosser 1. 19 und 20 steht das Gleiche. Amen. Amen. He came to reconcile us all things unto himself. Er kam, um alles mit sich selbst zu versöhnen. Praise the Lord. Halleluja. You know, Christ came to free us. Christus kam, uns zu befreien. From all that he wants us to be free from. Von all dem, wovon er uns befreien wollte. Amen. Amen. Everything he wanted. You know, he wants us to be free from. He came to free us from them. Er kam, um uns von all diesen Dingen zu befreien. Including the natural death. Auch den natürlichen Tod. Amen. Amen. You know, Papa asked about the natural death. Papa hat über den natürlichen Tod gefragt. Praise the Lord. Halleluja. We go there. Amen. Das werden wir uns auch angucken. In Romans 8, verse 2. Römer 8, Vers 2. Romans 8, verse 2. Römer 8, Vers 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus have made us free from the law of sin and death. Amen. Amen. Amen. He said, we are free from the law of sin and death. Wir sind frei von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Christ's law. Das Gesetz von Christus free us. Hat uns frei gemacht. Amen. Amen. From the law of sin and death. Von dem Gesetz der Sünde und des Todes. He even free us from that of eating that the fruit of knowledge of good and evil. Hat uns auch frei gemacht von der Konsequenz, die wir getragen haben, weil wir die Frucht von Gut und Böse gegessen haben. Just like he came to free us from Moses' law. Genau wie er uns befreit hat von dem Gesetz von Mose. Remember law, sin, death, grave. We just talked about. Erinnert euch an Sünde, Tod und das Grab. Yeah, one. Das ist alles eins. When man fell, Satan became the god of this world. Als der Mensch gefallen ist, wurde der Satan zum Gott dieser Welt. Amen. Amen. In 2 Corinthians 4:4. In 2. Korinther 4:4. He calls Satan the god of this world. Nennt er Satan Gott dieser Welt. The Bible calls Satan the god of this world. Die Bibel nennt Satan den Gott dieser Welt. Amen. Amen. He became the god of the natural world. Er wurde zum Gott der natürlichen Welt. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. I don't know. Let's go there because of some that do not even know it at all. 2 Corinthians 4:4. Verse 4. In whom the God of this world had blinded the mind of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Satan became the god of this world. Satan wurde zum Gott dieser Welt. It means the god of the natural world. Das heißt der Gott der natürlichen Welt. Though he also have his own spiritual world. Natürlich hat er auch seine eigene geistliche Welt. Is somebody getting it? He have his own spiritual world. Er hat seine eigene geistliche Welt. Because he's not only God that is spirit. Er ist nicht nur Gottes Geist. Satan is also a spirit. Satan ist auch Geist. They both have their spiritual world. Die beide haben ihre geistliche Welt. Amen. Amen. Though Satan have his spiritual world, he also became the God of this world, the natural world. Auch obwohl Satan seine geistliche Welt hat, wurde er auch zum Gott dieser natürlichen Welt. Through Adam. Durch Adam. Amen. Mhm. Adam gave everything to him. Denn Adam hat ihm diese Autorität gegeben. And everything natural became his. Und alles Natürliche wurde sein. The natural death is coming from Satan. Kommt von Satan. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. You know, people want to say the people die naturally. There's nothing like people die naturally. Natural death is coming from Satan. Leute möchten sagen, dass es Menschen gibt, die natürlich sterben, aber der natürliche Tod kommt von Satan. Amen. The natural death, the natural peace, the natural love, the natural joy, desire, value. There are so many. Amen. Before I continue, let me quickly help you to understand this. Bevor ich weitermache, möchte ich, dass ihr noch was versteht. Physical and natural are two different things. Physisch und natürlich ist nicht das Gleiche. Amen. Physical things physische Dinge and natural things are two different things. Sind nicht gleich. There are things that are physical. Es gibt Dinge, die physisch sind. That does not mean they are natural. Das heißt nicht, dass sie natürlich sind. Are you getting? Supernatural things can appear natural. Übernatürliche Dinge können natürlich wirken. Example Jesus. Beispielsweise Jesus. When he came back, when he rose from the dead. Als er von den Toten auferstanden. He was, you know, he was going everywhere, you know, going to the disciple physically, but he was not natural. He was a supernatural being. Physisch bei den Jüngern aufgetaucht, aber er war ein übernatürliches Wesen. I hope you get it. Praise the Lord. Halleluja. There are many examples. Es gibt viele Beispiele. Very many. Viele. Remember the angels that went to, even the Old Testament, that went to Abraham. Und, because of Sodom and Gomorrah. Die Engel, die zu Abraham gegangen sind wegen Sodom und Gomorrah. They were physical. Die waren physisch. Amen. But they were not natural people. Aber es waren keine natürlichen Wesen. Are you getting it? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Again, if you remember Jesus, he was moving out with the disciples. Amen. He was not a natural man. Wenn ihr euch erinnert, er war bei ihnen, hat mit ihnen gegessen, Fisch gegessen, wo er. But he was physical. Aber er war physisch. Here on earth. Hier auf Erden. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. And that was the supernatural in the physical world. Das war das Übernatürliche in der physischen Welt. But not natural. Aber nicht natürlich. Amen. Amen. Again, the second question was Papa asked about the natural death. Die zweite Frage war, dass Papa über den natürlichen Tod gefragt hat. The natural death is not from the only true God. Der natürliche Tod ist nicht vom wahrhaftigen Gott. The natural death. Der natürliche what Tod. What Mark called it. Was der Mensch tot nennt. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Remember, he created death without life. Erinnert euch, er hat den Tod ohne Leben erschaffen. When God created death, death was without life. Als Gott den Tod erschaffen hat, war der Tod ohne Leben. Amen. Ohne Kraft. Death need life to kill, to do his job, to be alive. Der Tod braucht das Leben, um zu töten. He needs sin to be alive. Er braucht Sünde, um zu lebendig zu to sein, function. Um zu funktionieren. Is somebody getting it? Mm. Amen. Amen. Just like he created Lucifer without power and authority over man. Genauso wie er Lucifer erschaffen hat, ohne Kraft und Autorität über Menschen. Is somebody getting it? Mm. God did not create Lucifer to have power and authority over man. Gott hat Lucifer nicht erschaffen, um Kraft und Autorität über den Menschen zu haben. Praise the Lord. Halleluja. Man gave Lucifer the power and the authority over them. Gab Lucifer and not God. Autorität und Kraft, nicht Gott. Praise the Lord. Halleluja. Again, the only true God did not create any natural death. Einzig wahrhaftige Gott hat den natürlichen Tod nicht erschaffen. What people, especially religious people, call natural death. Was besonders religiöse Leute natürlichen Tod nennen. Amen. Mm. When people die, some will say, even say, it is their time. Sagen einige Leute, es war an ihrer Zeit. Sie sollten jetzt, sie müssen jetzt gehen. Der Herr wollte das so. Amen. Men. Especially religious people. Besonders religiöse Menschen. The Christians especially also. Besonders. Always say God took them. Sie sagen immer, dass Gott sie genommen hat. It's God that took them away. Dass Gott diese Person weggenommen hat. The only true God is not a killer. Aber der einzige wahre Gott ist kein Mörder. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Mm-hmm. But it is true that their God killed them. Aber es stimmt, dass ihr Gott sie tötet. Amen. Mm. Because your God and your only true God are two different gods. Denn ihr Gott und der einzige wahrhaftige Gott sind zwei verschiedene. Are you getting it? Mm. You know, just like fathers are different. So wie Väter unterschiedlich. Jesus said, "Your father, the devil." Jesus hat gesagt, der, euer Vater, der Teufel. Is different from my father. Ist anders als mein Vater. I hope somebody is getting it. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. It is true, your God, the devil, took them. Das stimmt, ihr Gott, der Satan hat sie genommen. He is a killer and he kill people. Er ist ein Mörder und er nimmt Leute und er tötet Leute. But they will not connect it to Satan. Aber sie verbinden den Tod nicht mit they dem will always connect to always want to connect it to the only true God. Sie verbinden es immer wieder mit dem einzig wahrhaftigen Gott. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. They don't even know who they serve. Sie wissen nicht, wen sie dienen oder vermeintlich dienen. Amen. Ja. They don't know who they worship. Sie wissen nicht, wem sie anbeten. Just like Jesus told that Samaritan woman. Genau wie Jesus zu der samaritischen Frau gesagt hat. In John 4, verse 22. Johannes 4, 22. He said, you worship, you know not what. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. That you worship, and you don't even know who you worship. Ihr betet an, aber ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Is somebody anbetet. Getting it? Praise the Lord. Hallelujah. They worship Satan. Sie dienen dem Satan. And they are thinking they worship the only true God. Sie meinen, den wahrhaftigen Gott zu dienen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The natural death or non natural. Der natürliche Tod oder nicht natürliche Tod. Or let me say, for people to die at all, das sollte überhaupt sterben, it's not coming from Christ Jesus. Kommt nicht von Christus Jesus. Amen. Amen. And if I say Christ Jesus, I mean the only true God. Wenn ich Christus Jesus sage, meine ich den einzig wahrhaftigen Gott. Death started killing men. Der Tod fing an, Menschen zu töten. As a result of the fall of man. Wegen dem Sündenfall. Amen. Amen. After the rebellion against the only true God. Nach der Rebellion gegen den einzig wahrhaftigen Gott. They disobeyed him. Sie haben ihn missachtet. Amen. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Man gave power to death to kill. Der Mensch gab dem Tod die Kraft and zu töten. Not God. Und nicht Gott. God was not the rebellious. Gott war nicht in Rebellion. Are you getting it? He was not the one disobeying. Er war nicht it was man that disobeyed. Es war der Mensch, der ihn missachtet hat. I hope you get it. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. And the only true God loves choice. Und der einzig wahrhaftige Gott liebt die freie Wahl. Amen. Mm. He created man and told man to choose. Hat den Menschen erschaffen und dem Menschen gesagt, er kann entscheiden. Amen. He said, you choose. Du kannst entscheiden. When God created man, he did not create man to die. Als Gott den Menschen erschaffen hat, hat er ihn nicht erschaffen, um zu sterben. Let's go to Genesis 3, please. 1. Mose 3, Vers 22. 22. And the Lord God said, behold, the man is become as one of us, to know good and evil. And now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat, and live forever. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God said to Adam. Gott hat zu Adam gesagt. Of every tree in the garden. Von jedem Baum im Garten. You may freely eat. Darfst du essen. Including the tree of life. Auch vom to live forever. Für immer zu leben. Is somebody getting something? Mm. Amen. Amen. Let's go there. Genesis 2. 1. Mose 3. Achso. Vers 16. 16. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. You see it? Mm-hmm. Including the tree of life, so that they will live forever. Auch vom Baum des Lebens. Is somebody getting it? Im Paradies. Praise the Lord. Hallelujah. It was not his will for man to die at all. Es war nicht sein Wille, dass der Mensch überhaupt stirbt. You see that? Mm. Amen. And God said, you can eat all, Gott except gesagt, one. Du kannst alles, du kannst von allem essen, außer von einem. Amen. Mm. Then verse 17. Vers 17. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Praise the Lord. Hallelujah. The tree of knowledge of good and evil. Der Baum der Erkenntnis. Thou shalt not eat of it. Davon sollst du nicht essen. He said, the very day you eat it, it is that very day you die. An dem Tag, wo du davon isst, musst du sterben. Amen. Amen. God says surely. Gott hat gewisslich gesagt. You shall surely die. Du wirst gewisslich sterben. God is, you know, it was a warning that you know my word. Ihr kennt mein Wort. If I say you will die, it means you will die. Wenn ich gewisslich meine, dann sage ich das auch so. Are you getting it? Meine ich das auch so? Praise the Lord. If I say you will die, if you disobey me, it will surely come to pass. Wenn ich sage, dass du sterben and nothing can stop it. Wenn du mich missachtest, dann wird es auch passieren. Nichts kann es aufhalten. Because my word never fails. Denn mein Wort versagt nicht. Amen. God warned Adam. Gott hat Adam gewarnt. Seriously. Amen. He warned Adam seriously. Er hat ihn ernsthaft gewarnt. Very seriously. Sehr ernsthaft gewarnt. Amen. It was a serious warning. Es war eine ernsthafte Warnung. Against that tree. Gegen diesen Baum. God did not warn Adam against eating the tree of life. Aber Gott hat Adam nicht davor gewarnt, von dem Baum des Lebens zu essen. Amen. That tree was there. Der Baum war da. Are you getting it? The kingdom of choice. Das Königreich der freien Entscheidung. Amen. Freien Wahl. Praise the Lord. Halleluja. Amen. But he warned him against the tree of knowledge of good and evil. Aber er hat ihn gewarnt vor dem Baum der Erkenntnis. And please notice also und wisse auch, that the good and the knowledge of this good and evil is not what the spiritual world call good and evil. Diese Erkenntnis über das Gute und das Böse ist nicht das, was Religion gut und böse nennt. But what the natural world call good and evil. Nicht was die geistliche Welt gut und böse nennt, sondern was Christus gut und böse nennt. No. It's not what the spiritual world calls good and evil, das, but what the natural world calls good and evil. You know, they have their good, they have their love, they have their everything. Is somebody getting it? No. Praise the Lord. Und sie haben ihre Liebe, sie haben ihren Frieden, sie haben ihre Freude, sie haben ihre Gerechtigkeit. We are satanic world. Know what it is. Und die satanische Welt weiß, was es ist. He know what it is to be natural. Sie weiß, was es bedeutet, natürlich zu sein. Amen. You know, satanic world, their spiritual world. Die satanische Welt. They know that the natural world is there. Sie wissen, dass die natürliche Welt existiert. But God, when He brought man into this world, the Garden of Eden was not a natural world. Und als Gott den Menschen in den Garten Eden gebracht hat, war der Garten Eden keine natürliche Welt. The Garden of Eden was a supernatural world. Der Garten Eden war eine übernatürliche Welt. Is somebody getting it? It was heaven on earth. Es war der Himmel auf Erden. Amen. It was after the fall, everything changed. Aber nach dem Sündenfall hat sich alles verändert. Are you getting something? Praise the Lord. Hallelujah. The good and evil of this world. Das Gute und das Böse dieser Welt. Satan is the author. Satan ist der Autor. But he still prefer one to the other. Aber ihm ist das eine immer noch lieber als das andere. You know, there's what this world call good and evil. Es gibt das, was diese Welt gut und böse nennt. Satan is in charge. Und der Satan ist in Kontrolle von den beiden Dingen. But he prefer one to the other. Eines gefällt ihm lieber als das andere. Example, war and peace. Zum Beispiel Krieg und Frieden. Are you getting it? They are both of Satan. Beides ist vom Satan. But Satan prefer war to peace. Aber dem Satan even the peace of this world. Krieg lieber als der Frieden dieser Welt. Are you getting it? Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Again, God did not create man to be natural. Gott hat den Menschen nicht erschaffen, natürlich zu sein. He created man to be supernatural. Er hat den Menschen erschaffen, übernatürlich zu sein. He created heavenly world on earth. Hat die himmlische Welt auf Erden erschaffen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Both heavenly world, they are not natural. Beide himmlischen Welten sind nicht die visible und die invisible. Die physische und die nicht die sichtbare und die nicht sichtbare sind geistlich. Amen. They are not natural. Sind nicht natürlich. Amen. The visible world, the visible heaven is physical, but it's not natural. Der sichtbare Himmel ist physisch, aber nicht natürlich. I hope you get something here. Amen. If you understand, the raise up your hand, please. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Heavenly world on earth. Amen. It's physical, but it's non-natural. Physisch, aber nicht natürlich. It's supernatural. Es ist übernatürlich. And when he warned Adam against the tree of knowledge of good and evil, und als er Adam über den Baum der Erkenntnis gewarnt hat, he was warning him against the natural world. Hat er ihn vor der natürlichen Welt gewarnt? Is somebody getting something here? He was warning him against the natural world. Er hat ihn vor der natürlichen Welt gewarnt. Yeah, you know, when God created them, God blinded them towards that side. Als Gott sie erschaffen hat, hat Gott sie nämlich blind gemacht für diese Seite. Amen. Towards the natural world. Gegenüber der natürlichen Welt. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Because it is only the spiritual world that can control the natural world. Nur die geistliche Welt kann die natürliche Welt kontrollieren. Are you getting it? Amen. Amen. Christ or Satan. Christus oder Satan. Amen. Amen. It is only the spiritual world that can control the natural world. Nur die geistliche Welt kann die natürliche Welt kontrollieren. No flesh and blood can control it. Fleisch und Blut kann es nicht kontrollieren. And that's why it's either Christ or Satan. Deswegen ist es entweder Christus oder Satan. Both are spirit. Beides sind Geist. Amen. Amen. And when Adam fell, everything became of Satan. Und als Adam gefallen ist, wurde alles satanisch. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Satan now occupied the natural world. Satan hat dann die natürliche Welt sozusagen umgeben. Amen. And you know, Adam was now of the natural. Und Adam war dann Teil vom Natürlichen. Are you getting it? Yeah. Amen. He was no longer of the supernatural, but of natural. Teil des Übernatürlichen, sondern Teil des Natürlichen. Praise the Lord. Yeah. But now, praise the Lord. Hallelujah. We thank the Lord, he brought us back. Wir danken dem Herrn, dass er uns zurückgebracht hat. He is our supernatural world today. Er ist unsere übernatürliche Welt heute. And that's why we can control here. Und deswegen können wir es hier kontrollieren. Because no natural man can control here. Ein natürlicher Mensch kann es nicht kontrollieren. Is either Christ or Satan that control here. Satan kontrolliert hier. Is somebody getting something? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. God created Adam to have a body. Gott hat Adam erschaffen, um einen Körper zu haben. Which is flesh and blood. Der Fleisch und Blut ist. Here on earth. Hier auf Erden. God kind of flesh and blood. Gottes Art von Fleisch und Blut. That body was God kind of flesh and blood before the fall. Dieser Körper war Gottes Art von Fleisch und Blut vor dem Sündenfall. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Adam was created into this. Created into visible heaven. Adam wurde in den sichtbaren Himmel. Into this world, but visible heaven. in diese Welt, aber in den sichtbaren Himmel hineingeboren. Amen. Amen. For him to live here, he needed a body. He needed a body. Um hier zu leben, braucht er einen Körper. And God gave him a body. Gott gab ihm diesen Körper. And that body was not a natural body. Und dieser Körper war kein natürlicher Until Körper. The fall. Bis zum Fall, bis zum Sündenfall. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Halleluja. In Genesis 3. In 1. Mose 3. Amen. Because when God created Adam, he blinded Adam towards the natural world. Als Gott Adam erschaffen hat, hat er Adam blind gemacht für die natürliche Welt. Amen. Mm. In Genesis 3, verse 7. In 1. Mose 3, Let's Vers 7. There, he said, and the eye of them both were opened. And they knew that they were naked. And they sew fig leaves together and make themselves apron. Praise the Lord. Hallelujah. After when they disobeyed God. Das nehmen sie Gott missachtet haben. I hope you understand. Amen. Their eyes were now open. The eyes that were now once closed towards those things were now open towards them. Die Augen, die einst geschlossen waren gegenüber diesen Dingen, waren dann offen. The eyes of them both were open to the natural world. Ihre Augen waren offen gegenüber der natürlichen Welt. And blind to the spiritual world. Und blind gegenüber der geistlichen Welt. Amen. Amen. Before the fall, it was Vor their eyes were open to the spiritual world. Manche and blind to auf. The natural world. But now, after the fall, their eyes were now open to the natural world and blind. Mm. So the spiritual world. Vor dem Sündenfall waren ihre Augen auf gegenüber der geistlichen Welt und blind gegenüber der natürlichen Welt. Und nach dem Sündenfall war es umgekehrt. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Their eyes were now open to the natural world, where flesh and blood cannot control. Ihre Augen waren dann offen gegenüber der natürlichen Welt, wo Fleisch und Blut nicht kontrollieren können. Because when they fell, it affected their flesh and blood. Als sie gefallen sind, hat es ihr Fleisch und Blut Everything changed. Beeinflusst. Alles hat sich geändert. Is somebody getting it? Mm. Immediately they disobeyed God. Mm. Everything of them became natural. Mm. Both their flesh and blood. Als sie Gott missachtet haben, wurde alles natürlich, ihr Fleisch und ihr Blut. Is somebody getting it? Mm. In the natural world, God did not create natural world to be controlled by the natural world. In der natürlichen Welt hat Gott nicht die natürliche Welt erschaffen, um das natürlich zu kontrollieren. Looking at me. God did not create the natural world to be controlled by the natural man. Okay. Gott hat die natürliche Welt nicht erschaffen, damit sie vom natürlichen Menschen kontrolliert werden kann. Amen. Nein. Only the spiritual world can control the natural world. Nur die geistliche Welt kann die natürliche Welt kontrollieren. I hope you are getting it. Hm? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You know, we thank the Lord for the resurrection. Wir danken dem Herrn für die Auferstehung. We no longer have the natural flesh and blood. Wir haben nicht mehr das natürliche Fleisch und Blut. Amen. Amen. If you go to Romans 6, let's go there again. Römer we 6. Are done on Sunday. Let's go there again. Am Sonntag waren wir da. Römer 6. Praise the Lord. Halleluja. Please listen to the message again. Hört euch Amen. Die Predigt bitte nochmal an. From verse 1 to 18. Amen. He said, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. Mm-hmm. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Mm-hmm. Dead to sin. Tod zur Sünde. Praise the Lord. Mm-hmm. A dead man does not sin. Ein toter Mensch kann nicht mehr sündigen. A dead man cannot sin. Ein toter Mensch kann nicht sündigen. Amen. Amen. He's dead to that sin. Er ist tot für diese, er ist gestorben für diese Sünde. Amen. Amen. Verse 3. Know ye not that so many of us as we are baptized into Christ Jesus, we are baptized into his death. Verse 4. Therefore, we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. For we, verse 5, for if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. For he that is dead is free from sin. So serve sin means your focus should not be, I don't want to sin, I don't want to sin. Amen. Dass unser Fokus nicht darauf liegen sollte, dass wir nicht immer, dass wir nicht sündigen wollen. Wir wollen bloß nicht sündigen. Amen. Amen. If you are in darkness, if you want light, you own the light. And not focusing on darkness. Wenn du in der Finsternis bist und Licht willst, sollst du das Licht anmachen und nicht dich auf die Finsternis fokussieren. In Vers 8 it says, now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him. Amen. Knowing that Christ being raised from the dead died no more. Death hath no more dominion over him. For in that he died unto sin once. But in that he liveth unto God. Likewise reckon ye also yourself, you as a son of God. Du als Sohn Gottes. Are you getting it? Yourself to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Then later it talks a lot about the natural sin. Amen. Und später spricht er auch noch weiter über die natürliche Sünde. Then in verse 12, let's continue, chat. Let not sin therefore reign in your mortal body, that you should obey it in the lust thereof. Neither yield your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourself unto God, as though that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Be a vessel for the Lord. That's what he says plainly there. Amen. Das sagt er hier. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. God did not create man to have anything of the natural. Gott hat den Menschen nicht erschaffen, um etwas Natürliches zu besitzen. What man called natural. Was der Mensch natürlich nennt. Amen. Amen. God did not create man to have anything of the natural. Gott hat den Menschen nicht erschaffen, irgendwas Natürliches zu besitzen. Natural love. Natürliche Liebe. Natural joy. Natürliche Freude. Natural peace. Natürlichen Frieden. Natural rest. Natürliche Ruhe. Natural good or evil. Natürliches Gutes. Desire or what? So you know, there are very many. Amen. Verschiedene. Even natural death. Das der natürliche Tod. That's where I'm going to. Amen. He did not create man to have anything natural, even natural death. Hat den Mensch nicht erschaffen, um irgendwas Natürliches zu besitzen, auch nicht den natürlichen Tod. And remember, we are back to our position. Wir sind jetzt zurück in unsere Position. The original position. Zur ursprünglichen Position. Where there is nothing natural. Wo es nichts Natürliches gibt. But supernatural. Und nur das Übernatürliche. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. Amen. We are free from the natural death. Wir sind frei von dem natürlichen Tod. Are you getting it? Amen. Natural death is not from the only true God. Der natürliche Tod ist nicht vom einzig wahrhaftigen Gott. Man chose. It was the choice of man. Es war die Entscheidung des Menschen. Amen. And now we have another choice. Aber jetzt we haben wir eine the choice of Christ. Wahl, und das ist die Wahl von Christus. Is somebody getting it? Everything natural that man had, man chose to have them. Alles Natürliche, was der Mensch hat sich entschieden, es zu haben. I hope you are getting it. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And anything natural. Und alles Natürliche. They are all evil before Christ Jesus. Ist bösartig vor Christus Jesus. I'll quickly talk about this before we close. Amen. Okay, good. Praise the Lord. Hallelujah. Even forgiveness. Auch die Vergebung. Amen. Even forgiveness. Auch die Vergebung. Satan loves forgiveness. Der Satan liebt die Vergebung. Is somebody getting something here? Praise the Lord. Hallelujah. Satan loves forgiveness. Der Satan liebt Vergebung. He loves the natural forgiveness. Er liebt die natürliche Vergebung. Because the natural forgiveness always brings people back to him. Denn die natürliche Vergebung bringt Leute immer wieder zurück zu ihm. I hope you are getting it. The natural forgiveness always bring people back to Satan. I'm just talking about natural things. Bringt Leute mal wieder zurück zum Satan. Amen. Nothing natural belongs to us any longer. Nichts Natürliches gehört mehr zu uns. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why our expectation should never be natural. Deswegen sollte unsere Erwartung niemals natürlich sein. Remember in 1 Corinthians 2. He said, I have not seen or ear heard what he prepared for those that love him. 1. Korinther sagt er, kein Auge hat gesehen und kein Ohr hat gehört, was der Herr für die vorbereitet hat, die ihn lieben. Are you getting it? There's nothing natural here on earth that I have not seen. Es gibt nichts Natürliches, was ein Auge noch nie gesehen hat. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Again, Satan loves forgiveness. Der Satan liebt Vergebung. You know, when you talk about forgiveness, people always just say for Jesus. No. Satan loves it. Denken Leute direkt an Jesus, aber nein, der Satan liebt es. Liebt das Thema Vergebung. Amen. Once he hear your forgiveness, he know that if it is not of Christ, definitely you are returning back to him. Er weiß, sobald diese Vergebung nicht von Christus ist, dann wirst du wieder zurück zu ihm gehen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He loved the natural forgiveness. Er liebt die natürliche Vergebung. Because the natural forgiveness always bring people back to him. Die natürliche Vergebung bringt Leute immer zurück zu ihm. Because they are going to continue from where they stop. Denn sie werden dort the two people or the three people. Weitermachen, wo sie aufgehört haben. Are you getting it? Let's forgive one another. Then let us start again. Lass uns vergeben. Back to Satan. Anfangen bei Satan. Are you getting it, please? Praise the Lord. Hallelujah. You know, religious people religiöse are Leute always after forgiveness. Sind immer hinter Vergebung her. Amen. They are always after forgiveness. Sind immer hinter Vergebung. They love forgiveness just like Satan loves forgiveness. Sie lieben die Vergebung, so wie der Satan sie liebt. But what they hate is Christ Jesus. Aber sie hassen ist Christus Jesus. Are you getting it? They love forgiveness, but they hate the truth. Sie lieben Vergebung, aber hassen die Wahrheit. Are you getting it? Amen. Satan is the author of the natural forgiveness. Der Satan ist der Autor der natürlichen Vergebung. He knows that people, especially the religious people, and especially the Christian, are always after forgiveness. Er weiß, dass die Leute und besonders religiöse Leute immer hinter der Vergebung, hinter Vergebung her sind. Amen. Because Jesus talks about forgiveness a lot. Weil Jesus spricht sehr viel über Vergebung. Amen. You know anything of the only true God? Satan will always use it for his own purpose. Das ist klar. Alles vom natürlichen Gott wird der Satan immer wieder nutzen für seine eigenen Zwecke. Amen. He will always have his own imitation. Er wird immer sein eigenes Imitat haben. He makes sure that people cannot even see the difference between that of Christ and that of him. Er stellt sicher, dass die Leute nicht mal mehr den Unterschied sehen können zwischen dem von Christus und dem von ihm. They will say forgiveness is forgiveness. Die Leute werden sagen, Vergebung love ist Vergebung. Is love. Liebe ist doch Liebe. Amen. Peace is peace. Frieden ist doch Frieden. They are different. Aber es ist nicht Satan gleich. And Christ are different people. Satan und Christus sind unterschiedliche. Sind Unterschiede. And all their properties are different from one another. Ihr Besitz ist auch nicht zu vergleichen. Amen. Amen. God kind of forgiveness. Gottes Vergebung. We forgive in the spirit and not in the flesh. Wir vergeben im Geist und nicht im Fleisch. Amen. Amen. In Galatians 5, in Galatians verse 25. I love 25. This very place so much. Amen. Amen. Some of you already know it. Galatians 5, 25. Galater 5, 25. He said, if we live in the spirit, let us also walk in the spirit in everything, in all things. Wenn wir im Geist leben, lasst uns auch in allem forgiveness. geistlich entscheiden, auch besonders geistliche Dinge. Is somebody getting it? Amen. If we live in the spirit, let us also walk in the spirit. Let everything be of the spirit. Wenn wir im Geist leben, lasst uns auch im Geist wandeln. Let everything be of Christ Jesus. Lasst du, dass alles von Christus Jesus ist. I hope somebody is getting it. Praise the Lord. Amen. It is a command Es ist ein Befehl, that we do everything in the spirit dass wir alles im Geist tun, and not in the flesh. Nicht im Fleisch. Amen. Amen. Who is doing that? Okay. Because we are back to that position of before the fall. Wir sind zurück vor dem Sündenfall. Where it was all about Christ Jesus. Wo es um Christus Jesus geht. Amen. Before the fall, it was all about Christ Jesus for Adam. Vor dem Sündenfall ging es Adam nur um Christus Jesus. Amen. Gott. It was all about God for Adam. Einfach nur um Gott. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Where we are no longer the natural. Wo wir nicht mehr natürlich sind. And we are nothing natural can happen to us. Wo uns nichts Natürliches mehr zustoßen kann. Even natural death. Und nicht mal der natürliche Tod. Is somebody getting it? We are back to that position where nothing natural can come to us. Wir sind zurück in dieser Position, wo nichts Natürliches auf uns zukommen kann. Because we are not natural people. Wir sind nicht mehr natürliche Leute. Amen. Natural people expect natural things. Natürliche Leute erwarten natürliche Dinge. Supernatural people should always expect supernatural things. Aber übernatürliche Leute sollten immer übernatürliche Dinge erwarten. We only have just one supernatural thing in our life, right? Christ Jesus. Wir haben nur eine übernatürliche Sache in unserem Leben und das ist Christus Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. How do we forgive people? Wie vergeben wir Leuten? In the spirit. Im Geist. Our motive of forgiveness Unser Motiv der Vergebung must be purely Christ. Muss Christus Jesus sein. Is somebody getting it? It must be purely Christ. Es muss rein Christus Jesus sein. There should be no compromise. Es darf kein No, just say not no, no, no little bit. Kein klein. Is somebody getting it? No little bit. Just a little. Nicht a little shit. Nicht ein bisschen Mist. Amen. Not you and Christ. Nicht du und Christus. Amen. Amen. Not them and Christ. Nicht sie und Christus. Amen. Amen. Not the natural blood and Christ. Nicht das natürliche Blut und Christus. Are you getting it? Yeah, my natural blood and Christ. Amen. Amen. Not the pity of this world. Kein Mitleid dieser Welt. Amen. Amen. No pity of this world and Christ. Kein Mitleid you know, Welt people und mix Christus. It. Pity of this world and Christ. Das I pity them. Welt und Christus. Are you getting it? Mm. Amen. Mm. No mixture whatsoever. Keine Vermischung. Pure Christ. Einfach nur Christus. Amen. We don't forgive them to be one with them. Wir vergeben nicht, um eins zu sein mit ihnen. But to bring them to Christ. Sondern um sie zu Christus Jesus zu bringen. Amen. Mm. Remember Matthew 11, verse 25. Let's go there. Erinnert euch an Matthäus 11, Amen. 25. And that's why we still pray for them. Deswegen beten wir immer noch für sie. It means we are forgiving them. Das heißt, wir haben ihnen vergeben. Amen. Mm. We are praying for them. Our praying for them alone is a sign that we have even forgiven them. Mm. Wir beten für sie und dieses Beten bedeutet, dass wir ihnen schon lange vergeben haben. It's Mark 11, not Matthew, please. Mark. And Mark was 11. Mark 11, verse 25. Mark was 11, 25. It says, when you stand praying, forgive. If you have ought against any. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Oh, yeah. Amen. If you, before you pray for them. For the physical. Are you, because... If you are praying for them, before you pray for them, you're praying for them is a sign that you are forgiving them. Wenn dein für sie beten bedeutet, dass du dich schon lange vergeben hast. Amen. You are not praying that God will forgive you. Du betest nicht dafür, dass Gott dir vergibt. Amen. Amen. You are praying for them so that they come to Christ. Wenn du betest für sie, dass sie zu Christus kommen. I hope somebody is getting it. Praise the Lord. We must be very careful. Wir müssen uns in Acht nehmen. Amen. Yeah. In this very place, please. An dieser Stelle. To forgive us so as to bring them to Christ. So that we can bring them to Christ. You know, people can hide under things. Amen. We want to forgive them. Amen. People come, you know, we have experienced it even in this ministry. Auch in der Gemeinde haben wir das erfahren. Are you getting it? I'm going to preach to them when they are celebrating birthday. Before you know it, you are the one joining them. Genauso, dass man Vergeben mit Kompromiss sozusagen verwechselt, Kompromissbereitschaft verwechselt. Dass Leute sagen, okay, wir gehen jetzt dorthin und predigen, aber bevor man es weiß, ist man beispielsweise Teil dieser Feierlichkeit, wenn man sich eine Feierlichkeit aussucht, um zu predigen. You know, Satan will love to hear you say you forgive them so that you can preach Christ to them. Ja, der Satan, ihm wird's gefallen, dass du sagst, ich vergebe ihn, damit ich zu ihm predigen kann. Ah, amen. He will love it. Ihm wird das gefallen. Because he knows that to spoil is more easy than to repair. Und er weiß, dass zu verunreinigen ist einfacher als sauber zu machen, als zu reinigen. Because he himself is watching you. Denn er beobachtet dich. Amen. It means it is easier. Es ist einfacher. For them to spoil you than for you to repair them. Für sie dich zu beeinflussen, als dass du sie beeinflusst von Christus. Are you getting it? Remember a rotten apple. Erinnert euch dann ein verfaulter Apfel. Is somebody Apfel. Getting it? Amen. A rotten apple. Ein verfaulter Apfel. Are you getting it? We spoil other apple. Wird andere Äpfel auch schlecht machen. But for a good apple to repair a rotten apple. Aber ein frischer Apfel. I don't even know if it's possible. Wird die alten Äpfel nicht wieder frisch machen. Better allow the Lord to be the one that sends somebody. Deswegen lass lieber zu, dass der Herr Leute schickt. And that's why praying for them is important. Deswegen ist es wichtig, weiterhin für sie zu beten. I'm not going to them. Und nicht zu ihnen physisch I'm not zu being gehen. One with them. Und nicht mit ihnen eins zu sein. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. Again, it will be easier for them to spoil you es ist einfacher für than sie, you to repair them. Dass sie dich beeinflussen, als dass du Always remember a rotten apple. Immer an diesen verfaulten Praise Apfel. The Lord. Hallelujah. Super. Praise the Lord. Hallelujah. So we have closed. Amen. So please, if we have any questions.